Das waren Trans Am. Die Band aus den USA hat früher mal ganz amtlich im Post-Rock gemacht. Inzwischen sind sie auf ihrem neuesten Album Volume X eher so beim Synthie-Sound angekommen. I Never, das war gerade hier ein Song vom neuesten Trans Am Album. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von We Are Shining. Machine Drum ist dabei, dann Paul Smith und Peter Brewis im Duett. Es gibt Musik von Robert Wyatt, von Adrian Crowley. Und hier kommen die Flaming Lips mit dem Cover von den großen Beatles-Track Getting Better. Better all the time. It can't get no Getting Better. Dieser Song wurde sicherlich auch 100-mal gecovert. Ich kenne eine ganz tolle Version von The Wedding Present, gefühlte 20 Jahre her. Und jetzt hier ganz frisch von den Flaming Lips. Die wurden unterstützt von Dr. Dog und von Chuck English und von Morgan Delt. Und das Ganze stammt vom Album With a Little Help from My Fans. Hier covern die Flaming Lips das komplette Album der Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mit unterschiedlichsten Ergebnissen eben einer der besseren Tracks. Einige sind dann original doch wirklich mehr zu empfehlen. Die Beatles zu covern ist gerade ziemlich in. The Art of McCartney, auch so eine Platte, wo halt Sir Paul McCartney gecovert wird mit seinen größten Hits von den größten Sängern, von den größten Künstlern, so heißt es zumindest auf dieser Plattenhülle hier, also sung by the world's greatest artists, the songs of Paul McCartney. Dazu gehören auch zum Beispiel Robin Sander und Rick Nielsen, kennt ihr nicht? Die haben mal früher bei Cheap Trick ziemlich klasse Musik gemacht, aber das ist noch länger her als 20 Jahre, gefühlte 30 Jahre. Sie covern nicht einen Beatles-Song, sondern einen von den Wings, wo ja auch Paul McCartney wirklich echt gute Sachen gemacht hat. Hier kommt der Song Jet. Jet, das Original, stammt natürlich von den Wings von Paul McCartney geschrieben. Hier die Coverversion von Robin Zander und Rick Nielsen. Die kennt man von ihrer Band Cheap Trick. Und das Ganze von The Art of McCartney auf Doppel-CD mit jeweils 17 Tracks, also 34 an der Zahl, werden Songs von den Wings gecovert, von Paul McCartney, von den Beatles. Das geht von Let It Be über Hey Jude bis hin zu Drive My Car, von Live and Let Die, dem Beatles-Song, bis hin zu eben Jet gehört. Was nicht dabei ist, ist Mull of Kintyre zum Beispiel, der größte Hit, den eigentlich Paul McCartney in den Wings damals hatte. An den hat sich hier keiner gewagt. Was mich extrem stört an dieser Platte ist, dass wirklich nur Leute hier gefragt wurden mit Coverversionen, die ungefähr das Alter von Paul McCartney haben, also alle schon halbwegs scheintot sind. Da sind dabei Billy Joel, Bob Dylan, Steve Miller, Cat Stevens, wer ist noch dabei? Chrissy Hynde, viele, viele andere. Echt alte Leute, ich meine, die haben alle ihre Berechtigung, haben tolle Musik gemacht und sowas. Aber wenn die aber hier in ihrer Version Paul McCartney covern, das braucht wirklich gesagt echt kein Mensch. Da hätte man wirklich mal jüngere Generationen ranlassen können an die Version und vielleicht mal neue entdecken können auch, ne? Aber das Ganze hier ist wirklich ein bisschen daneben. Was ganz spannend ist, ist, wenn Leute wie Kiss auftreten oder Def Leppard oder auch hier Alice Cooper auch dabei. Das ist wirklich ein Hammer. Der covert hier Eleanor Rigby. Picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Eleanor Rigby, das war tatsächlich Alice Cooper, man glaubt es kaum, der war auch mal ein bisschen wilder früher und wenn die Coverversionen relativ nah am Original dran sind, dann sind sie okay, ansonsten kann das auch richtig daneben gehen, wie bei, leider bei vielen Songs hier zu hören. Und na klar, an die Originale kommt natürlich keiner ran. Die Beatles covern, das war entweder so wie die Flaming Lips mit ein bisschen, Augenzwinkern dabei oder es sind japanische Bands, die sich an Coverversionen der Beatles versuchen, das klingt auch total gut, aber das mit der Gilde der Singer-Songwriter zu machen, mit so einer Ernsthaftigkeit, das passt irgendwie nicht so richtig. Paul Smith und Peter Brewis als nächstes. Paul Smith ist Sänger der Band Maximo Park. Peter Brewis macht Musik bei Field. Wie heißt die noch? Field Music, genau. Die haben eine Platte rausgebracht. Frozen by Sight heißt die. Und hier kommen sie mit Barcelona. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Half of the trees are lit. Burnt sienna tarantulas. Postmodern pathways. transporting people over the marina, a steady trail of levers. Barcelona in Klammern at eye level von Peter Brewis und Paul Smith. Das klingt eher nach Field Music als nach Maximo Park. Maximo Park ist ja die Band von Paul Smith und Field Music die Band von Peter Brewis, der ja sich als Produzent hier und da auch schon mal seine Meriten verdient hat und der jetzt hier im Duett auch so ein bisschen zumindest die musikalischen Fäden in der Hand hält. Peter Brewis, der eine Teil, Paul Smith, der andere hat die Texte geschrieben auf seinen Reisen und es geht auch immer irgendwie um Orte, wie gerade eben Barcelona oder es geht also um Städte, es geht manchmal auch um Orte, irgendwelche Gebäude oder irgendwelche Straßenecken und alles Beobachtungen sozusagen, die der Paul Smith auf seinen Reisen gemacht hat. Wenn die Band live spielt, was sie demnächst vorhat, da mit einem neunköpfigen Orchester und da wird also ganz viel auf Arrangement gelegt, nicht nur bei der Platte, sondern wahrscheinlich auch bei der Live-Präsentation. Wir hören nochmal rein, hier kommen Paul Smith und Peter Brewis mit dem Song Perth to Bunbury. Wenn ich den richtigen Track ausgewählt habe, dann geht's hier auch los. Artificial air Paul Smith und Peter Brewis hörten wir, zwei Künstler aus Sunderland, das liegt im Nordosten Englands, mit ihrem Song Perth to Bunbury. Und der Frozen by Sight heißt ihr Album, ihr Debüt als als Duett hier sozusagen. We Are Shining sind auch zwei Typen, die aus England kommen. Morgan Zerade und Aside heißen die beiden Mitstreiter. Einer von denen, Morgan Zerade, war auch schon Trommler bei den Bands Spacek oder auch bei Q-Tip. Und jetzt haben sie eine Platte veröffentlicht, die schon seit langem erwartet wurde, zumindest in England. Kara heißt ihr Debütalbum und man gibt sich zwischen Gitarrenriffs, heftigen Grooves, ein bisschen Rock, ein bisschen Blues, ein bisschen Gospel. Das ist dann manchmal etwas zu viel auf einmal, was die Herren hier wollen. Von Kara, von dem Album, von der Band We Are Shining, hören wir hier den Song Stage Dive. Yeah. Ihr hört immer noch den Sunday Service und hier gibt es ja irgendwie heute in der letzten Stunde ganz viel Coverversionen. Eben der Yesterday Man, ein Song, der von einem gewissen Chris Andrews komponiert. Eigentlich wurde damals für Sandy Shaw, hat ihn dann doch selbst gesungen und das war natürlich auch ein ganz großer Pop-Hit in England. 65 war das. Ja, dann wurde er gecovert unter anderem von Robert Wyatt. Ein paar Jahre später, 74, der Yesterday Man. Und die Version hörten wir gerade eben. Robert Wyatt hat vor kurzem seine seine Biografie schreiben lassen, die er dann auch natürlich offiziell hat rausgebracht. Nicht irgendwie so ein Ghostwriter-Ding oder sowas. Different Every Time heißt dieses Werk und wenn einer was zu sagen hat, dann ist es Robert Wyatt, ganz großer Künstler, hat angefangen in den 60er Jahren mit Soft Machine, damals dann als Schlagzeuger und dann irgendwann auch solo natürlich Musik gemacht. Und jetzt gibt es pünktlich zur Veröffentlichung seiner Biografie das Ganze auch natürlich als Musik, als Doppelalbum. Different Every Time betitelt das Ganze. Das eine Album heißt Ex Machina. Da gibt es halt Songs drauf, die er selbst produziert hat, gesungen hat und so weiter und so fort, die er selbst auch geschrieben hat. Das zweite Album heißt dann Benin Dictatorships. Da singt er bei anderen Leuten mit, zum Beispiel bei Working Week, bei Anja Gabarek, bei Hot Chip, bei Epic Soundtracks, bei Björk. Und klar, Robert Wyatt ist ein ganz, ganz großer und deshalb ist dieses Album hier, Different Every Time, auch Album der Woche beim Sunday Service. Hier kommt er mit Team Spirit. I'll be grounded forevermore. Overturn me. You can hardly miss me. I'm the one face down in the mud on the ground. I'll be stuck here forever unless you come over and keep me hardy. Thank you. covered food. I don't think I just know. I'll be grounded forever. Moreover, turn me. You should just be thankful that when it comes to the crunch, I'm the best of the bunch. At the end of the day, you could easily say that I can't. Robert White im Jahre 75. Das war er mit dem Song Team Spirit vom damaligen Album Ruth is Stranger Than Richard. Damals Robert White, unterstützt von Brian Eno, der Gitarre und Synthesizer spielte und das Ganze schon sehr, sehr Free Jazz-lastig. Und hier vertreten auf der Compilation Different Every Time von Robert White. Ein Doppelalbum mit viel Musik aus dem musikalischen Fundus von Robert White. Entweder er selber mit seiner alten Band Soft Machine oder auch mit Matching Mole oder er als Gast bei diversen anderen Bands und Projekten. Robert White, geboren 45 in Bristol, hatte leider, ich glaube Anfang der 70er war das, einen bösen Unfall, als er vom Balkon fiel und seitdem unterhalb der Hüfte gelähmt ist und seitdem im Rollstuhl sitzen muss. Er ist 69 Jahre alt, immer noch ein großer Musiker, ein großer Künstler und Autobiografie. Seine Biografie, glaube ich, sollte man lesen. Ich habe es noch nicht getan, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen. Ich glaube, das ist ein Typ, der echt extrem viel zu erzählen hat. Seit den 80ern ist er Mitglied der Kommunistischen Partei in England und auch politisch sehr, sehr engagiert. Der Song hier stammt aus Anfang der 80er Jahre. At Least I'm Free vom Album Nothing Can Stop Us, original veröffentlicht damals. Thank you. Dies eine Coverversion. At Last I Am Free kommt im Original von der Disco-Funk-Band Chic und wurde gecovert hier 1982 von Robert Wyatt und ist original veröffentlicht worden auf dem Album Nothing Can Stop Us, wo er ganz viele Coverversionen hat, auch ein paar eigene Tracks, aber die alle sehr politisch sind und von den Texten her. Und ja, das Ganze jetzt hier kompiliert auf dem Album Different Every Time, zwei CDs mit Musik von Robert Wyatt und das Ganze ist wirklich ganz, ganz toll gemacht, auch manchmal ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben, aber er ist ein großer Künstler und das Ganze ist hier Album der Woche beim Sunday Service, dort noch mehr wie gewohnt auf der Homepage unter sundayservice.de. So, nach so viel Robert Wyatt geht's weiter mit ruhiger Musik mit einem Singer-Songwriter, mit Adrian Crowley. Auch der kann viel tolle Sachen erzählen mit seinem Sprechgesang. Some Blue Morning ist sein neuestes Album und hier kommt er mit dem Song Trouble. The only trouble you get around here is when wet leaves stick to the railway tracks. And the only trouble you get around here is when wet leaves stick to the railway tracks. The autumn is on us, the wind's in the trees, the rains are coming, and what can I tell you I won't be leaving for a while just yet. And do you have a vacancy for a wet leaf rail track picker? And the only trouble you get around here is when wet leaves stick to the railway tracks. And the only trouble you get around here is when wet leaves stick to the railway tracks. And if we get snowbound, I'll play the piano in the hotel lounge until the thaws come. And do you have a room to rent till the winter's gone and maybe beyond? And the only trouble you get around here is when wet leaves stick to the railway tracks. Wir hörten Adrian Crowley mit seinem Song Trouble vom neuesten Album Some Blue Morning. Das war der Sunday Service für heute. Letzter Track ist elektronischer Art, läuft ja schon an, und zwar von Machine Drum Hard to Be vom neuesten Album mit dem Titel Vapor City Archives. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.